blieb vom Weinberg der Tag, fordert der Herr die Ernte ein, blickt in die Kälte, wiegt den Ertrag, prüft seine Trauben und den Wein, wie wird am Ende sein Urteil sein? Seinen Weinberg hat ein Herr eines Tags in Pacht gegeben und als Pachtzins fordert er einen Teil der Ernte ein. Doch die Lesen sind gewesen, keiner bringt ihm Frucht und Wein. Vom Weinberg der Tag fordert der Herr die Ernte ein, blickt in die Kälte, wiegt den Ertrag, trifft seine Trauben und den Wein, wie wird am Ende sein Urteil sein? Darauf schickt er in sein Gut seine allerbesten Knechte. Doch da wird der Wein zu Blut, denn man schlug sie alle tot. Diese Pächter waren Verächter, lästerten des Herrn Gebot. Flieht vom Weinberg der Tage, fordert der Herrn die Ernte ein, blickt in die Kälte, wiegt den Ertrag, prüft seine Trauben und den Wein, wie wird am Ende sein Urteil sein? Endlich schickt der Herr den Sohn, dass ihn der die Ernte brächte, aber unter Spott und Hohn trifft auch ihn der Todesstoß. Dies Verbrechen werd ich rächen, spricht der Herr erbarmungslos. Flieht vom Weinberg der Tag, fordert der Herr die Ernte ein, blickt in die Kälte, wiegt den Ertrag, prüft seine Trauben und den Wein. Wie wird am Ende sein Urteil sein? Und es hielt der Herr sein Wort, ist zum Weinberg selbst gegangen, nahm ihn seine Pächtern fort, hat sie vor Gericht zitiert. Seine Reben will er geben, dem der Früchte bringt. Wird. Flieht vom Weinberg der Tag, fordert der Herr die Ernte ein, blickt in die Kälte, fliegt den Ertrag, prüft seine Trauben und den Wein, wie wird am Ende sein Urteil sein?